Plötzlich fiel mir eine andere Möglichkeit ein. Vielleicht wollte er uns um einen Gefallen bitten und traute sich nicht. Ich stellte mehrere Fragen, die in diese Richtung zielten. Haben Sie Telefon? Ja. Radio? Fernsehen? Nein. Wir auch nicht. Man kommt sehr gut ohne aus, nicht? Ja. Haben Sie Probleme mit dem Wagen? Nein. Lesen Sie gern? Nein. Immerhin, ehrlich war er. Aber wie konnte man es in diesem entlegenen Winkel aushalten, ohne die Freuden der Lektüre? Ich war erschrocken. Umso mehr, als er am Tag zuvor gesagt hatte, im Dorf habe er keine Patienten. Eine schöne Gegend für Spaziergänge ist das hier. Gehen Sie oft spazieren? Nein. Ich betrachtete seine Fettwülste und fand, das hätte ich mir denken können. Trotzdem, merkwürdig, dass ein Arzt so dick ist, sagte ich mir. Sind Sie Facharzt? Ich bekam eine Antwort in Rekordlänge. Ja, Kardiologe. Aber ich behandle als praktischer Arzt. Verblüffung. Dieser Mann, so verblödet er mir vorkam, war Kardiologe. Das setzte ein schwieriges, beharrliches Studium voraus. In diesem Kopf steckte also eine Intelligenz. Fasziniert stellte ich alle meine bisherigen Annahmen auf den Kopf. Mein Nachbar war von höherer Geistesart. Dass er für die Antwort auf meine einfältigen Fragen 15 Sekunden brauchte, war seine Art, mich auf die Albernheit meines Geredes hinzuweisen. Dass er nichts sagte, hieß, dass er vor dem Schweigen keine Angst hatte. Dass er nicht las, hatte sicher einen Grund, der eines Mallarmé würdig gewesen wäre. Dies passte auch vortrefflich zu seinem trübsinnigen Äußeren. Sein Lakonismus und seine Vorliebe für die Worte Ja und Nein konnten bedeuten, dass er es mit Bernanos und dem Apostel Matthäus hielt. Seine Augen, die nichts ansahen, verrieten existenzielle Unzufriedenheit. So gesehen wurde alles erklärlich. Der Grund, warum er seit 40 Jahren hier lebte, war der Abscheu vor der Gesellschaft. Und zu mir kam er und schwieg, weil er im Angesicht des Todes eine neue Art der Kommunikation erproben wollte. Ich entschloss mich, ebenfalls zu schweigen. Es war das erste Mal in meinem Leben, dass ich beim Zusammensein mit jemandem stumm blieb. Genauer gesagt, mit Juliette hatte ich das schon getan. Zwischen uns war dies sogar die häufigste Form der Verständigung, denn wir hatten, seit wir 6 waren, genug Zeit gehabt, die Sprache hinter uns zu lassen. Aber dergleichen konnte ich im Umgang mit Monsieur Bernardin nicht erhoffen. Dennoch schloss ich mich seinem Schweigen anfangs voll Zuversicht an. Es schien ganz leicht zu sein. Man brauchte nur die Lippen nicht mehr zu bewegen, nicht mehr nach den passenden Worten zu suchen. Aber Schweigen ist nicht gleich Schweigen. Juliettes Schweigen war eine verhüllte Welt voller Verheißungen und von Fabeltieren bevölkert, während das Schweigen meines Besuchers, sobald er in die Diele trat, beklemmend wirkte und sein Gegenüber in ein Stück hilflose Masse verwandelte. Ich versuchte es auszuhalten wie ein Taucher, der möglichst lange unter Wasser bleiben will. Es war eine furchtbare Prüfung. Die Hände wurden mir feucht und die Zunge trocken. Das Schlimmste war, dass unser Gast sich durch meinen Versuch anscheinend belästigt fühlte. Er sah mich schließlich verärgert an, als wollte er sagen, unmöglich, wie Sie sich benehmen, anstatt mit mir zu plaudern. Ich streckte die Waffen. Kleinmütig setzten meine Lippen sich von selbst in Bewegung, um Laute hervorzubringen, egal was für welche. Zu meiner eigenen Überraschung sagte ich, meine Frau heißt Juliette und ich heiße Emile. Es war nicht zu fassen. Welch lächerliche Anbiederung! Ich hatte nie beabsichtigt, diesem Herrn unsere Vornamen zu verraten. Warum zum Teufel hat meine Sprechwerkzeuge dergleichen Manieren angenommen? Dem Doktor schien es ebenso zu missfallen wie mir, denn er sagte nichts. Nicht mal »Aha«. Auch in seinen Augen war nichts von jenem unbestimmten Echo zu erkennen, das man mit »Ich hab's gehört« übersetzen kann. Mir war, als hätten wir eben unsere Kräfte im Armdrücken gemessen, und ich wäre schmählich besiegt worden. Sein Gesicht zeigte gleichmütigen Triumph. Und ich, der elende Besiegte, bekam nicht genug von der Demütigung. »Wie heißen Sie mit Vornamen, Monsieur?« Nachdem die rituellen 15 Sekunden verstrichen waren, antwortete mir seine wie immer tonlose Stimme: »Palamed.« »Palamed? Palamed, das ist ja wunderbar! Wissen Sie nicht, dass es ein Palamedes war, der während der Belagerung von Troja das Würfelspiel erfunden hat?« Ich werde nie erfahren, ob Monsieur Bernardin davon wusste, denn er sagte nichts. Meinerseits war ich heilfroh über diese onomastische Ablenkung. »Palamed, das trifft den malamäischen Zug an Ihnen. Ein Würfelwurf wird nie den Zufall löschen.« Unser Nachbar schien meine Bemerkung herablassend hinzunehmen. Er schwieg, als ob ich die Grenzen zum Albernen hin überschritten hätte. »Verstehen Sie, ich muss lachen, weil Ihr Vorname so ungewöhnlich ist, aber er ist sehr schön. Palamed.« Schweigen. »War Ihr Vater auch Lehrer für die alten Sprachen wie ich?« »Nein. Nein, das war alles, was ich über Herrn Bernardin Senior erfahren durfte. Langsam fand ich die Situation ärgerlich. Ich habe mich immer gescheut, Leute auszufragen. Das war schließlich der Grund, warum ich mich hier in diesem entlegenen Winkel vergrub. Ein außenstehender Beobachter hätte dem Doktor recht geben können. Erstens, weil ich indiskret war. Zweitens, weil der Klügere niemals der ist, der viel redet. Aber diesem Beobachter wäre das Gespräch unverständlich geblieben, wenn er eines nicht wusste, nämlich, dass dieser Mann derjenige von uns beiden war, der sich dem anderen aufdrängte. Ich war kurz davor, ihn zu fragen: »Weshalb sind Sie gekommen?« Ich brachte es nicht über die Lippen. Die Frage schien mir zu brüsk. Sie konnte nur bedeuten, dass ich ihn aufforderte, wieder zu gehen. Gewiss, das war, was ich mir wünschte. Aber den Mut, mich wie ein Grobian aufzuführen, hatte ich nicht. Palamed Bernardin dagegen hatte den Mut. Er blieb sitzen und sah ins Leere, stumpfsinnig und unzufrieden zugleich. Ob ihm die Grobheit seines Betragens bewusst war, wie soll man's wissen? Während der ganzen Zeit saß Juliette neben ihm. Sie beobachtete ihn. Sie schien ihn sehr interessant zu finden. Es sah aus, wie wenn eine Zoologin das Verhalten eines seltsamen Tieres studierte. Der Kontrast zwischen ihrer schmalen Silhouette mit den lebhaften Augen und der trägen Massigkeit unseres Nachbarn entbehrte nicht der Komik. Leider fühlte ich mich nicht berechtigt zu lachen. Zum ersten Mal im Leben verwünschte ich meine guten Manieren. Was zum Teufel konnte ich noch zu ihm sagen? Ich durchstöberte meinen Kopf auf der Suche nach einem harmlosen Thema. »Fahren Sie manchmal in die Stadt?« »Nein.« »Sie bekommen im Dorf alles, was Sie brauchen?« »Ja.« »Der Lebensmittelladen in Mauve bietet aber nicht viel.« »Ja.« »Ja.« »Ja?« Was sollte dieses »Ja« bedeuten? Wäre ein »Nein« hier nicht passender gewesen? Der Dämon der Linguistik ergriff wieder von mir Besitz, als Juliette sich einmischte. »Es gab keinen Kopfsalat, Monsieur.« »Natürlich wegen der Jahreszeit, aber wie soll man ohne Kopfsalat auskommen? Wird es wenigstens im Frühjahr welchen geben?« Die Frage schien unseren Gast intellektuell zu überfordern. Nachdem ich ihn für einen Weisen gehalten hatte, kam ich nun wieder auf meine erste Hypothese zurück. Er war schwachsinnig. Andernfalls hätte er die Frage entweder mit »Ja«, »Nein« oder »Ich weiß nicht« beantwortet. Er schaute schon wieder genervt rein. Doch was meine Frau gesagt hatte, konnte man ihr schwerlich als Indiskretion verübeln. Trotzdem fuhr ich, übertrieben respektheischend, dazwischen. »Hör mal, Juliette, fragt man denn einen Mann wie Monsieur Bernardin aus solchen Hausfrauensachen?« »Ist Monsieur Bernardin keinen Salat?« »Das ist doch Madame Bernardins Sache.« Sie wandte sich wieder dem Doktor zu, um ihm eine Frage zu stellen, bei der ich nicht recht wusste, ob sie nun einfältig oder unverschämt war. »Ist Madame Bernardin Salat?« Ich wollte mich schon einmischen, als er nach seiner üblichen Bedenkzeit das Wort ergriff. »Ja.« Die Tatsache, dass er sich zu einer Antwort herbeigelassen hatte, bewies allein schon, dass die Frage gut gestellt gewesen war. Nach solchen Dingen also konnte man ihn fragen. Mit der Liste der Gemüsesorten konnten wir uns für einige Zeit aus der Affäre ziehen. Essen Sie auch Tomaten? Ja. Steckrüben? Ja. Die Gemüsenamen waren eine fantastische Lösung. Aber ein gewisses Gefühl für Anstand hielt mich ab, damit fortzufahren. Schade. Es fing an, mich zu amüsieren. Ich erinnere mich, dass ich noch lange zwischen Schweigepausen und dummen Fragen hin und her tappte. Wie am vorigen Tag stand er gegen 6 Uhr abends auf, um zu gehen. Ich hatte schon nicht mehr daran geglaubt. Ich kann gar nicht sagen, wie unendlich lang mir die 2 Stunden geworden waren. Ich war erschöpft, als hätte ich mit dem Zyklopen gerungen, oder schlimmer noch, mit seinem Gegenteil, denn der Zyklop hieß ja Polyphem, der Vielredende. Einem Schwätzer standzuhalten ist schon schwer genug, aber was soll man gegen jemanden machen, der einen überfällt und einem sein Schweigen aufzwingt? Am vorigen Abend hatte ich gelacht, nachdem der Nachbar gegangen war. An diesem Abend lachte ich nicht mehr. Juliette fragte mich, als ob ich allwissend wäre, warum ist er heute gekommen? Um sie zu beruhigen, ließ ich mir diese nicht ganz glaubwürdige Antwort einfallen. Manche Leute finden eben, dass ein Höflichkeitsbesuch nicht genügt. Sie machen 2. Die haben wir nun hinter uns. Ah, umso besser. Der Mann macht sich ganz schön breit. Ich lächelte. Aber ich war auf das Schlimmste gefasst. Am nächsten Morgen war ich schon beim Aufwachen nervös. Den Grund wagte ich mir nicht einzugestehen. Um dieser unbestimmten Angst Herr zu werden, überlegte ich mir einen Feldzugsplan. Heute stellen wir einen Weihnachtsbaum auf. Juliette fiel aus allen Wolken. Aber Weihnachten ist doch vorbei, wir haben Januar. Egal. Wir haben doch noch nie einen Weihnachtsbaum gehabt. Dieses Jahr wollen wir einen. Ich bereitete alles generalstabsmäßig vor. Zuerst würden wir ins Dorf fahren, um eine Tanne und den Schmuck zu kaufen. Am Nachmittag dann würden wir den Baum im Wohnzimmer aufstellen und herrichten. Selbstverständlich war es mir gleichgültig, ob wir einen Weihnachtsbaum hatten oder nicht. Ich brauchte ihn nur, um meine Unruhe auszufüllen. Im Dorf gab es keine Weihnachtsbäume mehr zu kaufen. Wir kauften ein paar Girlanden und bunte Glaskugeln, aber auch eine Axt und eine Säge. Auf der Rückfahrt hielt ich mitten im Wald an und sägte mit der Ungeschicklichkeit des Anfängers eine kleine Tanne ab. Ich steckte sie in den Kofferraum, den ich deshalb offen lassen musste. Am Nachmittag kostete es uns viel Mühe, bis wir den Baum so weit hatten, dass er im Wohnzimmer aufrecht stand. Ich verfügte, dass wir nächstes Jahr eine Tanne mit Wurzeln nehmen und in einen Topf stellen würden. Nun musste der Schmuck, der von zweifelhaftem Geschmack war, auf die Zweige verteilt werden. Meine Frau hatte viel Spaß daran. Sie fand, der Baum sehe fein gemacht aus, wie eine Bauersfrau, die vom Friseur kommt. Mit ein paar Lockenwicklern, meinte sie, würde er noch schöner. Juliette schien die Drohung, die über unseren Häuptern schwebte, ganz vergessen zu haben. Ich aber war voll Sorge und blickte einige Male verstohlen auf meine Uhr. Punkt 4 klopfte es an die Tür. Meine Frau stöhnte leise. Oh nein! An diesen beiden Worten erkannte ich, dass auch ihre Befürchtungen durch meine Umtriebe nicht betäubt worden waren. Resigniert ging ich aufmachen. Unser Quälgeist war allein. Er brummte einen guten Tag, reichte mir seinen Mantel und setzte sich, wie er es nun schon gewöhnt war, in seinen Sessel im Wohnzimmer. Er nahm eine Tasse Kaffee an und sagte nichts. Ich hatte die Kühnheit, ihn zu fragen, wie schon am vorigen Tag, ob seine Gattin auch kommen werde, was ich mir keineswegs wünschte, was aber seinem Besuch wenigstens einen Grund gegeben hätte. Mit verdrossener Miene gab er eines der beiden Grundwörter aus seinem Repertoire zum Besten. Nein. Die Sache wurde einem Albtraum immer ähnlicher. Aber wenigstens hatten wir, dank unserer Beschäftigung an diesem Tag, nun ein prächtiges Gesprächsthema. Haben Sie schon gesehen? Wir haben einen Weihnachtsbaum aufgestellt. Ja. Fast hätte ich gefragt, ist er nicht schön? Aber ich entschied mich für ein wissenschaftliches Experiment in Form einer anderen, kühnen Frage. Wie finden Sie ihn? Das war jedenfalls nicht indiskret. Ich hielt den Atem an. Die Antwort musste eine wichtige Erkenntnis zeitigen. Besaß Monsieur Bernardin Vorstellungen davon, was schön ist und was hässlich? Nach der üblichen Bedenkzeit und einem flüchtigen Blick auf unser Kunstwerk wurden wir einer unklaren, mit tonloser Stimme verlautbarten Antwort gewürdigt. Gut. Gut. Aber was bedeutete das in Monsieur Bernardins persönlichem Lexikon? Enthielt es ein ästhetisches oder ein moralisches Urteil? Es gehört zum guten Ton, dass man einen Weihnachtsbaum hat? Ich fragte nach. Was meinen Sie mit gut? Der Doktor machte ein verdrossenes Gesicht. Ich bemerkte, dass er diese Miene immer dann aufsetzte, wenn meine Fragen über das Wortfeld hinausführten, mit dem er bei den gewöhnlichen Antworten auskam. Beinahe wäre es ihm gelungen, mich zu beschämen, wie an den beiden ersten Tagen, wo ich am Ende geglaubt hatte, dass meine Fragen ungehörig seien. Dieses Mal beschloss ich, dem zu widerstehen. Bedeutet es, dass Sie ihn schön finden? Ja. Verdammt, jetzt hatte ich vergessen, dass ich ihm keine Chance lassen durfte, seine zwei Lieblingswörter anzubringen. Haben Sie auch einen Weihnachtsbaum? Nein. Warum nicht? Wütendes Gesicht auf Seiten des Gastes. Ich dachte mir, schön so, mach nur dein böses Gesicht. Es stimmt ja, ich stelle dir eine unerhört zudringliche Frage. Warum hast du keinen Weihnachtsbaum? Was bin ich doch für ein Flegel? Und dieses Mal helfe ich dir nicht aus der Klemme. Du musst die Antwort ganz allein finden. Die Sekunden vergingen. Monsieur Bernardin runzelte die Stirn. Sei es, weil er nachdachte, sei es, weil ihm der Zorn keine Ruhe ließ, sich mit einem Rätsel gleich dem der Sphinx abplagen zu müssen. Ich begann, mich sehr wohl zu fühlen. Aber wie bestürzt war ich, als sich Juliette in freundlichem Ton einmischte. Vielleicht weiß Monsieur Bernardin gar nicht, warum er keinen Weihnachtsbaum hat. Die Gründe für solche Dinge kennt man oft selber nicht. Ich schaute sie voll Verzweiflung an. Sie hatte mir alles verdorben. Verriet es nichts, aus seiner Hilflosigkeit erlöst, hatte unser Nachbar seine Gemütsruhe wiedergefunden. Doch dieses Wort, das wurde mir klar, als ich ihn musterte, passte nicht auf ihn. Er hatte nichts davon. Es war mir nur eingefallen, weil man dicken Männern gewohnheitsmäßig Gemütsruhe zuschreibt. Das Gesicht unseres Quälgeistes zeigte keine Spur von Sanftmut oder Gelassenheit. Im Grunde verriet es nichts anderes als Traurigkeit. Nicht die elegante Tristesse, die man den Portugiesen nachsagt, sondern eine drückende, unerschütterliche Traurigkeit. Einen Trübsinn, aus dem es keinen Ausweg gab, denn man spürte, dass er in seine Fettschichten eingeschmolzen war. Wenn ich mir es recht überlegte, hatte ich je einen fröhlichen Dicken gekannt? Vergebens durchsuchte ich mein Gedächtnis. Es schien mir unbegründet, dass fettgläubige Menschen angeblich heiter sein sollen. Die meisten von ihnen hatten im Gegenteil einen bekümmerten Gesichtsausdruck wie Monsieur Bernardin. Dies musste einer der Gründe sein, warum seine Anwesenheit so lästig war. Hätte er ein zufriedenes Gesicht gehabt, so glaube ich nicht, dass sein Schweigen mich ebenso bedrückt hätte. Von der Stagnation in dieser fetten Verzweiflung ging etwas sehr Zermürbendes aus. Juliette, die klein und nahezu zerbrechlich dünn war, hatte, selbst wenn sie nicht lächelte, ein heiteres Gesicht. Bei unserem Gast musste es wohl umgekehrt sein, gesetzt den Fall, es wäre einmal vorgekommen, dass er lächelte. Was ich im Anschluss an meine gescheiterte Erkundigung nach den Weihnachtsbäumen und den Gründen ihres Seins oder Nichtseins noch gesagt habe, weiß ich nicht mehr. Ich erinnere mich nur noch, dass es ein langer, langer und peinlicher Nachmittag wurde. Als er endlich ging, konnte ich nicht glauben, dass es erst 6 Uhr war. Ich war felsenfest überzeugt, es sei schon 9 und sah den Moment voraus, wo er sich bei uns zum Abendessen einladen würde. Er war also nur 2 Stunden geblieben, genau wie am vorigen und am vorvorigen Tag.